der niemals zum Tanzen geht, der nie vom großen Glück einmal spricht. So einen Boy, so einen Boy, so einen Boy wollen wir nicht. Einen Boy, der keinen Blumenstrauß bringt, einen Boy, der immer selbst es nur trinkt, der immer da sitzt mit ernstem Gesicht. Wir wollen im Park spazieren gehen und tausend schöne Träume sehen. Wir wollen verliebt und glücklich sein auf einer Bank im Mondenschein. Einen Boy, der nichts von Mädchen versteht, der mit Freunden lieber zum Fußball geht, der nie vom Happy End einmal spricht. Zu einem Boy, Freunden.